Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. Leute, da sind wir wieder. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen wie immer montags mit einer freien Themennacht an. Also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Michael. Michael ist 42. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Michael, um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich mich vor ungefähr einem halben Jahr von meiner Freundin getrennt, weil ich mich betrogen hatte. Mhm. Und habe ungefähr seit 3 Monaten oder so, habe ich dann so eine Internetseite gefunden, die heißt Modelle Hamburg kommen. Und da sind also sämtliche Prostituierte in Hamburg halt aufgelistet. Mhm. Und da hatte ich mich dann halt in einer angeguckt. Ich habe mich auch mit ihr getroffen und ja, habe ich gleich in sie verliebt, gleich beim ersten Mal. Das ist komisch. Also sie hat so ein komisches Etwas gehabt, da habe ich mich halt in sie verliebt gehabt, weiß ich auch nicht. Mhm. Warst du zum ersten Mal bei einer Prostituierten? Ich war zum ersten Mal bei einer Prostituierten, und dann verguckst du dich gleich? Ja, und verguck mich gleich, Du bist mir ja drauf. Ja. Wie viel Mal warst du denn inzwischen bei der Prostituierten? Also gestern war es das 6. Mal. Also das 6. Mal? Ja. Und die ist natürlich auch richtig teuer. Die kostet die Stunde 200 Euro. Also das ist natürlich richtig Geld. Ja. Boah, also immer, 200 aber, Euro die Stunde? Ja. Hammer. Also immer wenn ich sie sehen möchte, muss ich natürlich bezahlen. Ne? Natürlich. Ja. Weiß die Schöne denn von ihrem Glück? Ich weiß es nicht, ich vermute es, weil ich war ja schon so oft da und... Na gut, das deutet nicht unbedingt auf Verliebtsein hin, es könnte auch sein, dass du sie einfach gut findest. Sie, ja, in letzter Zeit benimmt sich auch so abwesend, also sonst haben wir uns immer am Abend beim Abschied und jetzt ist sie so kalt und steht einfach nur da, also ich gehe davon aus, dass sie weiß, dass ich mich in sie verliebt habe. Ach so, und dass das eine Gegenreaktion von ihr ist, glaubst du, um dich abzuwehren, um dich in die Schranken zu weisen. Ja, genau. Nochmal eine Frage zu deiner Freundin. Ein halbes Jahr getrennt. Wie lange warst du denn mit ihr zusammen? 5 Jahre war ich mit ihr zusammen. Boah, so lange? Ja. Und dann geht das so schnell, rapzapp, nach 3 Monaten schon wieder verliebt und dann in eine Prostituierte. Ja, gut, was heißt verliebt? Ja, man sehnt sich halt so ein bisschen nach Zärtlichkeit, ne? Also ich jedenfalls. Nein, und, die kriegst du da ja nicht. Das ist ja eine Illusion. Nein, das ist richtig, klar. Ja, sicher, das ist eine Illusion, ja. Wer hat sich denn von wem getrennt in deiner Partnerschaft? Ich habe mich von ihr getrennt, weil ich mich betrogen hatte. Ach so, genau, das hat sie gerade gesagt. Ja, sie hat sich. Genau. Ist das einmal passiert oder? Ja, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe es rausgekriegt, dass sie mich halt betrogen hatte und ja, sie hat dann auch zugegeben und ja, dann kann ich natürlich nicht mehr mit ihr zusammen sein, habe ich mich von ihr getrennt. Okay. Und du, ist es auch kein Trennungsschmerz mehr da? Ist es abgeschlossen? Nee, ist abgeschlossen. Ja. Sache ist vorbei. Ja. Gut, so jetzt sind wir bei der. Dann habe ich halt diese Seite habe ich halt gesehen hier und Jetzt bist du in die Prostituierte verliebt. Genau. Und ich gucke noch. Ich gehe, also wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass ich das weiß. Also wir hatten natürlich schon mehrmals Dates verabredet gehabt, die sie nicht eingehalten hatte. Und hat mir dann irgendwelche Geschichten aufgetischt und so und bla bla bla. Und, ach so, das heißt, Moment. Das heißt, du hast dich mit ihr schon privat verabredet und. Nein, nicht privat. Dienstlich. Also ich hatte mit ihr ein Date vereinbart gehabt, was ich auf irgendeinem Tag oder so, auf irgendeinem Sonntag. Und dann hat sie dann kurzfristig abgesagt, hat mir dann irgendwelche Geschichten aufgetischt und wieso, warum, weshalb nicht. Und, obwohl das ein berufliches Date war. Ja, genau, ein berufliches Date, ja. Und sogar das hat sie abgesagt. Das hat sie abgesagt, genau. Ja. Und ich halt so wie ein kleiner, verliebter Schuljunge und bin da hinterher hergelaufen und hat dann doch nach einem neuen Termin gefragt. Ne? Und die Mädchen von heute sind ja auch nicht dumm und ich gehe davon aus, dass sie also Spitz gekriegt hat, dass sie sich. Ja, und du hast nach einem neuen Termin gefragt und? Was ist dabei rumgekommen? Ja. Wurde dann auch eingehalten. Okay. Wurde dann auch eingehalten, der neue Termin dann, ne? Ich erinnere nochmal an dein Alter. Das Alter ist 42 Jahre alt. Genau, ja. Wieso bist du denn in diese Frau verliebt? Ja, komm mir jetzt nicht an mit gewissem Etwas. Jetzt will ich will jetzt ein bisschen Substanz hören. Ja, ich weiß das nicht, keine Ahnung. Doch, denk drüber nach. Doch. Ja, also wie gesagt, sie ist blond, sie ist hübsch, sie ist nett, sie ist lieb und... Also in erster Linie ist es eine äußere Attraktion. Du findest die scharf und geil und hübsch. Ja, natürlich. So, das auch, jetzt sag mir mal was. Zum Verlieben gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ja, natürlich. Was, jetzt sag mir mal ein bisschen was, was du an dieser Frau schätzt. Was ich an ihr schätze? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, gut, es ist ja alles nur gespielt. Die wollen ja Geld verdienen, ne? Und dieses Nette und dieses... aber ich weiß nicht, vielleicht war das gerade dieser Zeitpunkt, was ich hören wollte und was ich gebraucht habe. Gut, und sagen wir im Klartext, du weißt überhaupt gar nichts über diese Frau. Nee, ich weiß gar nichts. Nichts. Also ich weiß wieder ihren Vornamen. Das Einzige, was mal war, sie hat mir ihre Privathandynummer gegeben. Ja. Und die habe ich jetzt nicht mehr, weil ich habe ihr Telefon verloren. Also ich will mich nicht privat treffen. Was? Sie will sich nicht privat mit dir treffen. Nein. Hast du das denn schon mal gefragt, ob du das möchtest? Nein, habe ich nicht. Und woher weißt du denn, dass sie sich nicht privat treffen will? Naja, ich meine, sie denkt sich da irgendwelche Geschichten aus. Zum Beispiel, ich hatte ihre Privatnummer, hatte ich ja gerade gesagt. Mhm. Und wollte ich sie wieder antexten über ihre Privatnummer und das ging dann nicht. Und dann hatte ich sie nun gestern getroffen und da meinte sie, nee, sie hatte ihr Handy verloren, also... Ich soll mich doch weiterhin über ihre Dienstnummer, über ihre Arbeitsnummer... Okay, daraus schließt du, dass sie keinen Bock auf privat hat. So, ja, genau. Eigentlich, ja. Michael, ist der Fall ja sonnenklar. Lass die Finger davon. Ja, klar. Aber es ist schwierig. Also, losgefahren bin, dann geht das. Aber sobald ich dann wieder zu Hause bin, so 2-3 Stunden später, dann muss ich an sie denken. Ja, okay. Aber da steigerst du dich nur wirklich in eine Nummer rein, die eine reine Seifenblase ist. Ja, wie gesagt, ja. Wir haben beide gerade festgestellt, dass du von dieser Frau überhaupt nichts weißt. Vielleicht ist es ein ganz unangenehmer Mensch, vielleicht ist sie ein schlechter Mensch, wir wissen es gar nicht, wir wissen gar nichts über die. Ja. Und ich finde, zum Verliebtsein gehört dazu, also okay, dass man den anderen auch äußerlich attraktiv findet, aber da gehört auch eine ganze Menge anderes noch dazu. Und dieses andere weißt du, da weißt du gar nichts. Nee, ich weiß gar nicht. Kannst du dich auch irgendwo in eine Fernsehgestalt verlieben? Ja. Eine Schauspielerin, die eine Rolle spielt. Ja, gut, ich hatte sie halt leicht erlebt. Ne? Also, ja, gut, du bist ein bisschen näher dran und du hast sie dann in ihrem Beruf erlebt. Vergiss es. Ja. Ich sage ganz einfach, vergiss es. Wenn es dir jetzt geholfen hat, vielleicht auch über diese Trennung da hinwegzukommen, obwohl das hat dir ja gar nicht so viel ausgemacht, wie mir scheint. Nee, es sich schön abgelenkt hat, ist okay. Aber da schmink es dir ab, dass du diese Frau lieben könntest oder dass du verliebt bist in diese Frau. Ja. Mein Gott, was gehört alles dazu? Ja, das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, ich muss Tag und Nacht an sie denken. Ich habe es schon dann hör auf an sie zu denken. Ja. Mensch, du bist 42. Hammer. Du bist keine 14, dass du sagst, ich kann gar nicht mehr anders. Weiß, natürlich, ja. So. Aber sag mal bekloppen, dass er bekloppt ist, ne? So nach dem Motto. Naja, ich hab's ja versucht, vornehm auszuhören. Oh, nee, das ist alles blöd, ja. Michael, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich kann dir keine Hoffnung machen. Ich glaube, das ist ein absoluter Rohrkrepierer, dieses ganze Ding. Lass es sein. Wenn du so gar nicht von der loskommen kannst in deinen Illusionen, dann suche sie auch nicht mehr als Hure auf. Ja. Dann mach einfach einen Trennstrich und dann wird sich das schon allmählich versickern in deiner Vergangenheit. Ja, ist auch ein teurer Spaß immer, ne? 2 € die Stunde, wenn ich sie sehen will, ne? Ja, kostet auch 200 €. Ja. So, Michael, mehr gibt's nicht zu sagen. Ja. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei der bei der Sache da rauszukommen. Ja? Ja. Alles klar. Danke, Domian. Ne? Tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben ja am Freitag hier über Twitter gesprochen. Ne? Es gab einen Anruf, der sich darüber beschwerte, dass die Twitter-Gemeinde zu despektierlich über harte Schicksale hier spricht. Dann hat jemand aus der Twitter-Gemeinde angerufen und hat das versucht einzuordnen, schwarzer Humor, nicht so ernst gemeint und so weiter. Und das hat eine irre Lawine losgetreten. Wir waren in den Twitter-Charts Platz 1. Es wurde sehr viel darüber diskutiert. Ich glaube, da haben wir irgendwie... ins Schwarze getroffen und die Diskussion wird sicher auch noch weitergehen. Hier ist Christina. Christina ist 21. Guten Morgen, Christina. Hallo, Domian. Hallo, Christina. Ich muss eins vermerken, ich bin 22. Ja, okay, entschuldige bitte. Christina, fangen wir nochmal neu an. Christina, 22. Genau. So. Ja. Um was geht's? Und zwar... rufe ich an, weil ich seitdem ich 15 bin an einer Essstörung leide. Mhm. Welche Art der Essstörung? Es fing mit Bulimie an. Mhm. und irgendwann, wenn dann halt die Zahnzwischenräume und alles wegätzen, macht dann halt irgendwann, ich sag jetzt mal, keinen Spaß mehr. Was, weil ja, die Zahnzwischenräume weggeätzt sind? Dadurch, dass die Magensäure dann halt wieder aufgestoßen wird, dann ätzen die Zahnzwischenräume weg und Haare fallen aus und alles. Haare fallen aus? Ja. Das habe ich noch nie gehört bei einer Bulimie. Ja, also bei mir, ich hatte wirklich dickes Haar und seitdem ich das habe, sind dann halt wirklich nicht Büschel rausgefallen, aber man hat es schon gemerkt. Mhm. Vielleicht gibt es da auch noch einen anderen Zusammenhang, aber egal. So, also es fing mit Bulimie an, mit schon üblen Nebeneffekten und Folgen. Und dann? Genau, und als ich die Nebenwirkungen gemerkt habe, habe ich dann halt einfach gar nichts mehr gegessen und nur noch Sport gemacht. Mhm. Und ja. So wurde dann aus der Bulimie eine Magersucht. Genau. Hält die bis heute an? Ja. Die hält bis heute? Leider. Das heißt, du bist heute wie schwer? Ich muss dazu sagen, ich durch meine ganzen Stressanfälle, die ich jetzt habe, wiege ich jetzt 70 Kilo. Wie viel? In meiner schlimmen Zeit habe ich 50 Kilo gewogen. Ich habe nicht verstanden, wie viel du jetzt wiegst. 70 Kilo. 70 Kilo, na gut, das ist ja okay. Ja, für mich ist das zu viel. Das ist mir schon klar, und du bist wie groß? 1,80. Sag mal, Christina, mit der Leitung ist irgendwas komisch. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, eigentlich am Handy. Dann geh mal bitte ans Fenster, höre ich aus meiner Regie. Irgendwie klingt es nicht so ganz gut. Oder halt den Hörer mal so, dass du irgendwie näher am Mikrofon bist. So, wie groß bist du bei 70 Kilo? 1,80. Okay. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast Fressanfälle zwischendurch? Ja. Das heißt, du bist magersüchtig und hast Fressanfälle und das erbrichst du aber nicht. Doch, ich erbreche dann trotzdem, weil dann halt wieder das schlechte Gewissen hochkommt. Aber dann verstehe ich nicht, dass du trotzdem 70 Kilo wiegst. Ja, Körperbau, ich weiß es auch nicht. Ich habe halt irgendwie schon immer so ein Bäuchlein gehabt und ich weiß nicht, ich wohne jetzt seit neuestem wieder bei meinen Eltern und die wissen es mittlerweile. Ich konnte es irgendwann nicht mehr verschweigen und wenn es dann heiß kommt zum Mittagessen, dann musst du gezwungenermaßen dann essen. Das ist dann zwar nicht gerade viel, aber du isst halt trotzdem was. Gut, wenn du dann auf Toilette gehst, dann merken die das. Dann kann man das nicht machen. Achso, das heißt, die Tatsache, dass du bei deinen Eltern wohnst, hat dazu geführt, dass du schon das ein oder andere Essen bei dir behalten hast. Ja. Ah. Und wie fühlst du dich dabei? Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Mhm. Also du fühlst dich schlecht, dass du dann das Essen bei dir behältst und dass du 70 Kilo wiegst. Ja, definitiv. Mhm. Und jetzt kam halt noch die Situation dazu, dass ich mit meinem jetzigen Ex-Freund 2 Jahre lang zusammen war. Mhm. Habe auch mit ihm zusammengelebt, 1,5 Jahre. Mhm. Und der hat mich dann finanziell ausgebeutet und mich in die Psychiatrie geliefert, sage ich jetzt mal. Warum? Und wegen der Essstörung? Ja, er hat mich halt, er wusste was halt mit meiner Essstörung und hat genau diesen Knackpunkt getroffen. Hat gesagt, dass ich eine kranke, blöde Kuh wäre und ich will die bösen Wörter jetzt gar nicht so preisgeben. Hatte halt genau diesen Knackpunkt getroffen und dann hatte ich eine Überdosis an Tabletten genommen und bin in der Psychiatrie gelandet. Achso. Und er hat dich finanziell ausgenommen? Genau. Was heißt das? Er hat Sachen auf meinen Namen bestellt. Hat mein Geld aus dem Portemonnaie genommen, hat mein Konto geplündert. Ja, im Endeffekt, das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt einen guten Berg Schulden wegen ihm habe. Wie hoch sind deine Schulden jetzt? 20.000 Euro. Ach du Jürgen, 20.000 Euro Schulden wegen ihm und du kannst ihn nicht belangen, anzeigen? Ja, weil es zu spät ist. Weil es zu spät ist und du das nicht mehr beweisen kannst, oder wie? Genau. 20.000 Euro Schulden. Was machst denn du beruflich? Ich arbeite in der Apotheke. Mhm. Gut. Das heißt, du wirst eine ganze Weile brauchen, bis du das abbezahlt hast. Ja, ich habe jetzt mir einen Schuldnerberater gesucht. Mhm. Der wird jetzt wahrscheinlich gucken, dass ich in die Privatinsolvenz gehe. Aber es ist ja trotzdem total unmenschlich, sowas zu machen. Ja. Dann liebt man jemanden und dann kommt sowas. Gar keine Frage. Und das ist natürlich ganz schlimm. Und wenn man dann auch noch angeschlagen ist, seelisch angeschlagen ist mit einer derartigen Erkrankung, haut einen das ja noch viel mehr zurück. Das kann ich verstehen. Bist du denn irgendwann mal oder vielleicht sogar zur Zeit in einer therapeutischen Behandlung? Ich muss dazu sagen, ich habe schon 2 Verhaltenstherapien hinter mir. Mhm. Und irgendwie haben die nichts gebracht. Mhm. In der Psychiatrie wurde dann halt die Essstörung diagnostiziert und das Borderline-Syndrom. Mhm. Und ja, die haben halt gesagt, ich soll mich bei einer Therapeutin melden, was ich dann noch gemacht habe. Aber da muss ich jetzt erstmal auf einen freien Platz warten. Ach so, das läuft gerade alles erst so allmählich genau. an. Genau, mhm. genau. Letztendlich... Christina, ist das natürlich der einzige Weg und die einzige Chance, die du hast, dass du vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie du das mit deinem Beruf hinbekommst, wäre ein stationärer Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik auch nicht das Dümmste. Denn es ist ja eine multiple Erkrankung. Du bist borderline erkrankt und hast die Essstörung. Da muss man ja richtig ran. Ich weiß nicht, ob da 1 Stunde in der Woche reicht. 1 Stunde labern in der Woche reicht, mal despektierlich gesagt. Ja, das stimmt schon. Bist du denn so wirklich auch willens, in eine Beratung und eine Behandlung zu gehen? Ich weiß es nicht so wirklich. Ich habe irgendwie, seitdem das jetzt mit meinem Ex-Freund passiert ist, Angst, mich Leuten anzuvertrauen, dass die irgendwie was Falsches von mir denken oder hinter meinem Rücken sagen, oh, ist die krank und die hat sie nicht mehr alle und das macht mir halt irgendwie zu schaffen, mein ganzes Leben dann vor denen irgendwie zu Füßen zu legen. Okay, aber da musst du natürlich bedenken, das ist deren Job, bei denen du da sitzt. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Es sind wie Ärzte, das sind sogar Ärzte. Und da musst du auch keine Sorge haben, dass dir da etwas Schlechtes daraus resultiert. Es kann dir eigentlich nur etwas bringen. Schlimmstenfalls bringt es nichts, aber es kann dir nicht schaden. Ich würde es an deiner Stelle auf jeden Fall versuchen, denn die Geschichte ist ja kompliziert und immerhin hält sie seit 7 Jahren schon an und da musst du schon richtig jetzt ran, damit dir geholfen wird. Ja, dann muss ich da mal hinter sein. Gut, also dieser Therapieplatz, den du gerade benannt hast, das ist in der Mache, der ist beantragt. Genau, ja. Dennoch möchte ich sehr gerne, dass meine Psychologin, die Christina, auch nochmal mit dir spricht und dir vielleicht nochmal ausführlicher erklärt, was vielleicht gut in einer psychosomatischen Klinik für dich wäre. Ja, das wäre super. Ja. Hast du denn nicht manchmal Sehnsucht, dass du wieder ein relativ normales Leben führen kannst? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil dadurch, dass die Krankheit ja schon relativ früh angefangen hat, muss ich ehrlich sagen, lebe ich mittlerweile damit. Und wenn ich überlege, die Krankheit hat das aus mir gemacht, was ich halt jetzt mittlerweile bin. Und ich finde jetzt, ich bin nicht ganz so ein schlechter Mensch. Und, so, das heißt, es würde dir sogar etwas fehlen, vielleicht, wenn die Krankheit weg wäre. Genau, ja. Ja, aber weißt du, genau das ist auch ein Punkt, der in einer Therapie besprochen wird. Denn das ist natürlich der falsche Ansatz. Wenn die Krankheit weg ist, darf dir nichts mehr fehlen, sondern du musst einen Gewinn dadurch haben. Und das musst du auch verstehen lernen. Und das passiert eben in einer Therapie, in einer guten Therapie. Weil bei mir hat halt das mit der Krankheit angefangen, als mein Onkel gestorben ist. Ist ein Alkoholiker gewesen. Und es gab halt einmal eine Situation, wo der wohnte halt in Polen und dann sind wir dahin gefahren und dann war es dann mit einer Wodkaflasche 1 Zentimeter vom Fernseher und hatte mich nur total besoffen angeguckt und dann habe ich ihm eine geklatscht und irgendwie habe ich durch die Krankheit das Gefühl, dass er irgendwie immer noch bei mir ist, so doof das vielleicht auch klingt, aber siehst du, das sind alles Themen, die du ausführlich dann mit einem Therapeuten besprechen musst. Ja. Du musst in gute Behandlung. Okay. So, jetzt Christina, würde ich unsere Christina hier anrufen und Näheres mit dir besprechen und dich informieren. Einverstanden? Alles klar, vielen, vielen Dank. So machen wir es. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Christina. Dankeschön und schönen Morgen noch. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr uns jede Nacht hört oder oft hört, wisst ihr, dass wir vorige Woche auch hier etwas heftig gestritten haben über die Familiensynode im Vatikan. Und es gab, so war ja mein Eindruck, so einen verschwurbelten Satz, man könnte eventuell doch die Schwulen auch dulden, es sind ja auch nur Menschen und so weiter. Ich stand der ganzen Sache ja schon sehr skeptisch gegenüber vorige Woche. Und nun ist es rausgekommen, dass im Schlussdokument der Familiensynode steht nun kein einziges Wort mehr zum Thema Homosexualität. Die Hardliner in Rom haben das alles rausgeschossen und es soll so bleiben, wie es ist. Also nichts weiter als heiße Luft. Heiße Luft aus dem Vatikan. Ingrid, 69, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ingrid, über was reden wir beide? Dass mein Bruder mich schon immer hasst. Und jetzt praktisch zum finalen Schlag da aus, also mich jetzt total fertig machen will. Und er findet immer Leute, womit er das, mit denen auch, die ihm praktisch da behilflich sind. Wie alt ist denn der Bruder? Der ist jetzt 75. Und es war immer ein Hassverhältnis da? Ja, also ich habe das nicht so empfunden, weil ich ein total anderer Mensch bin. Mhm. Und er ist halt immer, der hat immer schon böse Sachen gemacht. Und auch das ganze Leben. Schon immer schon von Kindheit an. Ich habe schon eine Schwester gehabt, die habe ich gar nicht mehr gekannt. Die war viel älter als ich. Mhm. Und als ich geboren wurde, hat sie schon nicht mehr gelebt. Und da hat mir mal mein Vater erzählt, ja, die hätte er schon so gepiesackt. Und nachher war ich halt... Du weißt aber bis heute nicht, warum. Doch, ich glaube schon, das zu wissen, doch. Ja, und doch, warum? Weil er so geldgierig ist und wenn ich nicht wäre, hätte er ja noch viel mehr gekriegt, als er ja schon immer gekriegt hat. Also finanziell, der ist furchtbar geldgierig und arbeitsscheu. Ja, so, und jetzt holt er zum finalen Schlag aus, sagst du. Was meinst du damit? Ja, er will mich vernichten, das hat er mir ja auch schon gesagt. Was heißt das? Das fing schon an, er will mich finanziell vernichten und mich auch psychisch fertig machen. Wie könnte er dich denn finanziell vernichten? Ich habe meine Mutter jahrelang gepflegt und meine Mutter nach dem Tod des Vaters, da fing so richtig der Horror an. Mhm. Da hat er auch angefangen gegen die Mutter loszugehen, obwohl die immer so, und zwar finanziell und ist auch handgreiflich geworden. Und ich habe halt dann gedacht, ich muss die Mutter schützen. Ja. Und jedenfalls hat die Mutter gesagt, er wollte die Mutter, hat sie dann vor Gericht gezerrt, hat sein Erbteil rausgezogen vom Vater. Mhm. Und dann hat er und wollte halt die Mutter dann auch finanziell und wollte sie auch in die Psychiatrie bringen und dann. Okay, ich erinnere nochmal, die Frage war gewesen, wie er dich jetzt finanziell vernichten könnte. Ja, das ist so, dass praktisch die Mutter damals gesagt hat, sie will mal nie ins Heim. Und ich soll ihr beiseite stehen. Ich habe mich da gerade weitergebildet gehabt und hat sie gesagt, sie hat ein Haus, davon musste sie auch die ganze Zeit leben, ein Mietshaus, und das überschreibe ich dir und dann kannst du davon mal leben. Mhm. Und dann habe ich bin ich nicht mehr in Beruf gegangen, sondern habe die ganzen Jahre für sie gekämpft. Okay, also dieses Haus hat sie dir überschrieben. Ja, genau. Die Mutter ist inzwischen tot. Ja, und da ging es jetzt dann das zweite Mal los. Ich frage jetzt nach, um es zu verstehen. Er will jetzt an das Haus ran, oder wie kann ich? Er will das jetzt, und das schafft er irgendwo auch, der tut mich praktisch, bei Gericht geht er gegen mich vor und er hat ja schon immer alle Leute ausgenutzt. Hat er denn überhaupt eine Chance, an das Haus ranzukommen? Ja. Das heißt, das ist nicht ganz sauber geregelt worden damals? Doch. Das Schlimme ist, dass er immer auch Anwälte hat. Er hat ich habe ja das Geld nicht, ich habe ein Haus jetzt, 30 Jahre lang habe ich da mit meinem Freund, wenn ich den nicht gehabt hätte, der mir zur Seite gestanden wäre, der hat schon die ganze Arbeit und sein ganzes Geld reingesteckt. Ich habe schon jeden Cent, den wir hatte, ins Haus, weil ich ja mal davon leben sollte. Okay, aber nochmal, wie ist das juristisch? Hat er eine Möglichkeit, dir das Haus wegzunehmen? Ja, hat er. Obwohl deine Mutter das damals dir überschrieben hat? Weil unsere Gesetze instabil sind. Meine Mutter hat mir das damals vermacht und da habe ich den Notar noch gefragt. Das ist ein notarielles Verzeichnis, Vertrag gewesen. Und da habe ich damals noch den Notar gefragt, ist da auch alles in Ordnung? Und da sagt er ja. Und er sagt, das Fatale ist, dass die Mutter den Missbrauch hatte die ganzen Jahre. Und das hat auch der Notar damals gesagt, das soll man machen, und damit die Mutter noch abgesichert ist. Und da habe ich auch gesagt, was habe ich da für Nachteil? Okay. Nein. Das wusste man damals ja noch nicht, oder man hat dich falsch informiert. Genau. Welchen Wert hat das Haus? Das Schlimme ist, das hat vielleicht so 900, für 950.000 ist es geschätzt worden. Oh, das und das stimmt aber auch. Da hat er auch wieder mit gearbeitet daran, dass da auch falsche Schätzungen gemacht worden sind. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass der Richter darauf fußt, dass er sagt, also ich soll das Haus verkaufen und praktisch musst du wenn du es verkaufen würdest, sollst du ihm das gesamte Geld geben oder die Hälfte? Das Schlimme ist, er hat ja schon ein Viertel nach dem Tod vom Vater gekriegt, auch zu viel. Okay, Bleiben wir bei der Frage mal. Beansprucht er die Hälfte des Geldes oder das ganze Haus? Ein Viertel, nur leider Gottes haben seine Kinder, das ja mein Vater gesagt hat, er soll... weil er für seine Kinder, von der Frau ist er geschieden, auch noch nie was getan hat, meine Eltern praktisch auch seine Alimente bezahlt haben, haben die Kinder ja gegen ihn nicht geklagt, sondern gegen mich, weil gegen ihn, er hat ja nie was angeblich. Ja? Ich will nur eins verstehen, lass es uns nicht zu kompliziert machen. Wenn das jetzt alles so kommen sollte, nehmen wir mal an, das Haus würde jetzt 800.000 Euro bringen. Ja. Nehmen wir mal einfach an. Wie viel müsstest du ihm oder den Kindern, wenn man immer, wie viel müsstest du abgeben? Nach dem Urteil, wo die Kinder schon haben, die kriegen die Hälfte, mein Bruder ein Viertel. Wie viel müsstest du von 800.000 abgeben? Ja, drei Viertel. Drei Viertel? Jetzt ist es aber noch so, dass das auf dem Haus Altlasten sind. Die Stadt hat zu mir gesagt, wenn das kommt erst zum Tragen, wenn es verkauft wird. Ja, und jetzt hat er das so geschafft, dass ich das jetzt verkaufen soll, aber er hat mit den Altlasten nichts zu tun. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind die Altlasten eine Million. Das heißt, du hast Angst, dass du komplett ruiniert wirst? Komplett, und vor allen Dingen, ich werde entwurzelt. Meine Heimat ist weg. Das ist für mich Heimat. Ich hoffe mal, dass du auch einen guten Anwalt an deiner Seite hast. Nee, das Schlimme ist, dass ich ja nicht so viel Geld habe, dass ich mir einen guten... Ich habe schon dreimal der Anwalt gewechselt, beziehungsweise der letzte Anwalt, der hat gesagt, ach, da kann man nichts mehr machen, und hat mich kurz vor der Verhandlung einfach sitzen lassen. Ich frage mal noch genauer nach, wenn, nehmen wir mal an, das Haus würde dir komplett weggenommen und du kämst mit plus minus null daraus. Hast du denn eine Rente, von der du leben kannst? Nein, eben nicht. Nein. Weil ich seit 30 Jahren praktisch mich damit auseinandersetze und bin nicht mehr in Beruf, weil das ja meine Rente sein sollte. Und dafür habe ich das gekriegt. Und damals war das auch nicht anfechtbar. Aber vor 10 Jahren etwa hat sich das Gesetz geändert. So habe ich gesagt, damals wäre eine Verjährung von 10 Jahren gewesen. Aber da das Gesetz sich geändert hat, durch diese Verjährung erst anfangen mit dem Tod. Also der Mutter. Und das hat er wahrgenommen. Jetzt, und jetzt stehe ich da. Jetzt bin ich natürlich in einer äußerst schwierigen Situation. Das ist ja ein juristisches Problem, was du mir da vorlegst. So ist es. Weil ein kompliziertes juristisches Problem. Ja. Da kann ich dir natürlich überhaupt null etwas zu sagen. Ich bedauere das sehr, dass du in eine solche Schieflage gekommen bist. Und wenn es so ist, wie du es mir beschrieben hast, ist es eine dramatische Situation für dich. Ja. Da kann ja eigentlich nur wirklich fundierter Fachrat dir helfen. Ja, ich habe halt gedacht, ich habe schon vor langem, was ich schlimm finde, dass vielleicht auch andere Leute gibt, die in ähnlicher Situation sind. Vielleicht können die sich mal melden, beziehungsweise ich habe schon versucht, dass ich irgendjemand finde, der mir wenigstens bis vorübergehend vielleicht Geld geben könnte, dass ich mir auch einen Anwalt nehmen kann. Ich habe ja für gar nichts mehr Geld jetzt, dass ich einen anständigen Anwalt, der mich da noch rausholt. Gut, Enkelt, jetzt werden wir mal im Hintergrund schauen, was wir dir noch an juristischen Wegweisern geben können. Vielleicht haben wir da doch noch das eine oder andere. Ja. Mehr kann ich dir jetzt von meiner Warte aus nicht anbieten. Das wirst du verstehen, da bitte ich dich um Verständnis. Ja, klar. Dennoch bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja? Vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Wir haben 1.32 Uhr, ihr Lieben, und ich möchte euch gerne unser schönes Thema diese Woche Mittwoch sagen. Diese Woche Mittwoch heißt das Thema nämlich unglaubliche Erlebnisse. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die Engel sehen können, die schon mal dem Teufel begegnet sind, was immer auch der Teufel sein mag, die mit Toten sprechen, die Geister wahrnehmen können, die eine spezielle Gabe haben, die Kontakt zu Außerirdischen hatten oder haben. Und ich habe ja am Freitag auch gesagt, ich würde natürlich auch sehr gerne mal mit einem Außerirdischen sprechen. Das wäre natürlich eine große Weltpremiere, wenn der erste Außerirdische sich in dieser Sendung hier äußern würde. Nicht im Weißen Haus, nicht bei Putin, nicht bei der UNO, sondern hier. Also, wenn der Außerirdische des Deutschen mächtig ist, dann möge er sich bitte melden. So, und dann auch gerne noch mit Leuten, die etwas ganz Besonderes erlebt haben. Es kann vielleicht auch ein ganz merkwürdiger Kriminalfall sein, der eigentlich überhaupt nicht erklärbar ist. Also das Feld ist groß und die Geschichten sind sicher vielfältig. Das Thema heißt unglaubliche Erlebnisse. Bitte mailt uns, wenn ihr euch dazu äußern wollt. Am Mittwoch mailt uns domian@wdr.de oder ruft Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung an. So, jetzt weiter mit der freien Themennacht. Heute am Montag und hier ist Hajo. Hajo ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Hajo. Um was geht's bei dir? Also ich bin seit halbes Jahr spielsüchtig. Ich bin nur am Zocken, Automaten, in den Spielotheken. Du bist Hartz IV und spielsüchtig? Genau, seit halbes Jahr bin ich auch arbeitslos. Seit was? Seit wann? Halbes Jahr bin ich jetzt arbeitslos. Ja. Ich bin auch arbeitslos geworden, weil ich bis morgens früh gezockt habe und nicht zur Arbeit erschienen bin. Hab zig Abmahnungen bekommen gehabt. Chef hat mich gekündigt. Ich war in der Sicherheitsgewerbe tätig als Objektschutz. Mhm. Hab einen Sohn, ein Alter von 8, wird jetzt dieses Jahr 9. Und bist verheiratet oder mit einer Frau zusammen? Ne, mit einer Frau zusammen gewesen, jetzt mittlerweile seit 5 Jahren auseinanderlebend. Und der Junge lebt bei der Frau? Bei der Frau, genau. Wie oft siehst du den Jungen? Jeden zweiten, dritten Tag. Ja. Wie viel Schulden hast du? Ja, so um die 10.000. 10.000 Euro. 10.000 Euro Hartz IV und arbeitslos. Wo hast du die Schulden? Tja, ich habe einen Bausparvertrag gehabt, das habe ich aufgelöst. Hab danach noch Dispo-Kredit gehabt, hier bei der Sparkasse. Hab überzogen, hab jedes Mal immer Minus. Mittlerweile habe ich so eine Guthabenskarte bekommen von der Sparkasse, weil ich kein Dispo mehr bekomme, weil ich jetzt arbeitslos bin. Hab zig Handyverträge gemacht, hab die Handys verkauft, damit ich ein bisschen meine Sucht irgendwie stillen kann. Du hängst so richtig schön in der Scheiße. Genau, kann man so sagen. Kann man das sagen. Wie lange bist du spielsüchtig? Ja, also ich zocke seit 4 Jahren, seit einem Jahr extrem. Mhm. Dir ist ja klar, und du hast es ja selbst auch mitbekommen jetzt, dass sich das immer mehr in den Abgrund, in den Abgrund zieht. Genau. Was hast du dagegen versucht zu unternehmen? Ja, also ich hatte jetzt überhaupt gar nichts so. Es gibt halt diese 0180er-Nummern auf dem Automaten. So. Da habe ich mal versucht, mal anzurufen. Hab nur kurz gesprochen gehabt, ein paar Minuten, dann habe ich wieder aufgelegt. Also so direkt eine Hilfe habe ich doch irgendwo noch nie bekommen, so halt. Also du hast doch keine Hilfe bekommen. Nein. Du, aber sagen wir mal, du hast dich auch nicht besonders angestrengt, Hilfe zu kriegen. Ja, eben. Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Wenn ich immer. Du hast es so laufen lassen. Genau, wenn ich aufstehe, morgens früh trinke ich Kaffee, rauche ich mal eine Zigarette, gehe ich dann raus. Das Erste, was ich mache, ist direkt so ein Automat. Mhm. So klickst du so, ob ich irgendwie Glück habe oder nicht. Ja, nur mit Hartz IV kann man ja nicht den ganzen Monat spielen. Wie machst du denn das? Ja, was soll ich sonst machen? Ich weiß gar nicht. Nee, du hast doch eigentlich nicht genügend Geld zum Spielen für den ganzen Monat. Wie kommst du an das Geld? Ja eben, ja manchmal habe ich Glück, gewinne ich ein paar hundert Euro, habe ich dann ein bisschen mehr in einem Monat, danach wieder wird immer weniger. Denn jetzt gibt dir ja keiner mehr Geld, davon gehe ich aus. Ja, leider nicht. So, wie soll es weitergehen? Ja, das weiß ich nicht, deswegen habe ich ja auch angerufen. Naja gut, aber du musst ja irgendeine Vorstellung haben. Direkte Vorstellung habe ich im Moment nicht. Ich blicke nicht irgendwie so durch, so. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber dir ist doch klar, dass es genau auch für diese Art der Sucht, dass es da auch richtige Hilfe gibt, wie bei einer Rauschgiftsucht. Ja, Rauschgift hatte ich auch mal so ein Problem gehabt, so mit Drogen und so. Das ist auch eine lange Geschichte. Jetzt mittlerweile habe ich mit den Drogen alles abgeschlossen. Okay. Das ist ein anderes Thema jetzt. Genau, anderes Thema war auch nicht meine Frage. Ich habe dich gefragt, ob du weißt, dass es dafür genau so eine Hilfe gibt. Weißt du das? Nein. Nee. Nein. Ja, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Ich weiß gar nicht. Okay. Das ist eine anerkannte Erkrankung, Spielsucht. Das haben viele Menschen. Viele Menschen sind da schon in den Ruin gestürzt. Und du bist ja quasi auch schon tief drin. Ja. Das kann man behandeln lassen. Da geht man zu einem Therapeuten oder sogar in eine Klinik. Ja. Aber man muss natürlich den ersten Schritt tun, man muss dorthin gehen und man muss auch mitmachen. Man kann sich nicht wie so ein Sandsack da hängen lassen und sagen, ja, nun helft mir mal. Da muss man selbst mitmachen. Ja, das ist genauso wie mit Rauchen. Irgendwie so. Ich habe ein paar Mal versucht, mit Rauchen aufzuhören, geht gar nicht. Gut. Ich weiß gar nicht. Gut, und dafür gibt es eben dann Kliniken, wo man dann auch vielleicht einige Wochen richtig in der Klinik drin ist, dort liegen muss oder sein muss für mehrere Wochen, um aus dieser Sucht rauszukommen. Ich habe mal überlegt, in der Türkei irgendwie so ein bisschen ein paar Monate abzuschalten, irgendwie so. Da ist so eine Klinik, heißt Cekic-Klinik. Mhm. So eine Klinik ist das für Suchtkranke, irgendwie so heißt. Mhm. Das ist ein Ankara. Mhm. Gut, das kann ich nicht beurteilen, ob das gut ist. Ich weiß auch nicht, wie du das finanzierst, wie das zu finanzieren ist. Das Einzige, das, was ich oder was wir dir anbieten können, Hajo, ist, dass meine Psychologin dir die entsprechenden Adressen jetzt gleich sagt, wo du dich morgen hinwenden könntest. Mhm. Und dann musst du es machen. Und dann ist es dein Ding, dass du in eine Suchtklinik gehst oder in eine Therapie, eine Suchtberatung. Da gibt es eine ganze Menge von Sachen, die sagen wir dir gleich. Und dann musst du es in die Hand nehmen. Okay, wäre echt sehr nett von euch. Und das musst du auch machen. Du musst doch ein Vorbild für dein Kind sein. Ja, eben. Im Moment bist du kein Vorbild für dein Kind. Ja, das ist das Problem halt. Das Kind wird sich irgendwann für dich schämen, wenn du so weitermachst. Ja, hast recht. Ja. Gut, Hajo. Du legst auf und du wirst von meiner Mitarbeiterin, der Christina, zurückgerufen. Alles Weitere im Hintergrund, okay? Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir und viel Erfolg. Danke. Schönen Tschüss. Abend. Ciao. Tschüss. 1:40 Uhr. Und hier ist Philipp. Philipp ist 28. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen. Hallo, Philipp. Hi. So, um was geht's bei dir? Ich wollte mich gemeldet haben, weil in Deutschland die Pflege hat ja nicht unbedingt ein positives Bild in der Bevölkerung. Du hast deinen Ton nicht abgestellt, höre ich. Soll ich den Fernseher leiser machen? Bitte, stell den Ton ganz ab, ja. Ja, Moment, ich mache ganz aus. So. Das ist mal eine Neuigkeit, ne? Dass man das machen muss. Entschuldigung. Ja, und ich habe, und ich wollte einfach mal ein positives Beispiel berichten, wie es mir denn ergangen ist und warum ich den Beruf ergriffen habe, weil... Ah, du bist Pflege, du bist Pfleger oder Pflegefach... Krankenpfleger, ja. Krankenpfleger, genau. Okay. Mhm. Und habe im Moment auch Nachtschicht, bin meiner Patientin und betreue die rund um die Uhr, also 12 Stunden. Ach, du bist in der Klinik im Moment? Nein, ambulant zu Hause. Ambulant, in der Klinik, okay. Habe ich meine Ausbildung gemacht. Mhm. Ja, und bin vorher, hatte eine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht und bin danach in der Bank gelandet und habe 2 Jahre lang Kunden betreut, die säumige Kredite hatten. Mhm. Und habe mir da sehr viel Stunk anhören müssen. Die Kunden, die konnten ihre Kredite nicht zurückzahlen, dann wurde ich sehr oft dann als Verantwortlicher dann festgemacht und ich wurde dann beleidigt und also da waren sehr grobe und schlimme Geschichten dabei. Mhm. Und das hat mich wirklich 2 Jahre lang ziemlich fertig gemacht. Ich war dann psychisch wirklich nachher ziemlich deprimiert, auch über die Art und Weise, wie dann mit den Leuten der Bank selber umgegangen worden ist. Ich war über eine Zeitarbeitsfirma in der Bank und habe versucht, 2 Jahre lang mich hochzuarbeiten, habe 3 Mal die Abteilung gewechselt währenddessen. Und schlussendlich, ich habe mich angestrengt und schlussendlich habe ich da keinen Sinn mehr drin gesehen und habe mich dann mit 25 dann doch nochmal entschieden, einen kompletten anderen Beruf zu lernen. Toll, toll. Ja, und habe dann... Und dann hast du eine richtige neue, also von der Pike auf eine Lehre gemacht. Richtig, genau. Ja. Wie lange hast du gelehrt? War die Lehre? Nur 3 Jahre dauert die Ausbildung in Deutschland offiziell. Mhm. Und habe die in einem Krankenhaus gemacht, also in einer ganz normalen Klinik in Mönchengladbach. Mhm. Und habe da 3 Jahre lang gearbeitet. Das waren, muss ich ganz ehrlich sagen, 3 sehr harte Lehrjahre, weil die Ausbildung an sich, wie die Situation wahrscheinlich auch schon öfters zu Ohren gekommen ist, die sind total unterbesetzt in der Pflege in Deutschland. Ja, ja. In den Krankenhäusern, überall ist das so. Und dadurch war das für die Auszubildenden auch in meiner Klasse zum Teil sehr schwer, sich das Wissen angeeignet zu bekommen. Mhm. Also man hat da in der Ausbildung so circa 6 bis 7 Semester an Fachwissen Medizin, was man da lernen muss. Mhm. Und von denen, also wenn ich jetzt das mal hochrechne über die 3 Jahre, ich bin jetzt vor einem Monat fertig geworden, dann setzt man vielleicht so 30 bis 40% praktisch um. Also jetzt bei mir in der Klinik war das zumindest so. So, du hast es aber durchgezogen, du hast es abgeschlossen. Richtig, genau. Und jetzt arbeitest du in der ambulanten Pflege und machst du Pflegehopping, so von Adresse zu Adresse, oder wie? Das ist ein Intensivpflegedienst, weil die Patienten jetzt auch wie immer mehr dazu neigen, von dem klinischen in den ambulanten Bereich zu wechseln, selbst in der Intensivpflege. Also die Leute möchten gerne ihre Angehörigen zu Hause betreut haben. Okay, verstehe ich schon. Aber bist du jetzt nur bei einer Patientin? Ja. Also du bist bei einer Patientin? Genau. Und das ist ja gerade das Positive, lass mich fragen, musst du verstehen, wer zahlt das? Das ist ja hoch luxuriös, dass du rund um die Uhr oder, ja, rund um die Uhr nicht, aber du bist, wie viele Stunden bist du mit der Patientin beschäftigt in der Woche? 12 Stunden bin ich mit ihr beschäftigt, also die komplett entweder eine Nacht oder eine Tagschicht von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends oder von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Wie alt ist die Patientin? Die Patientin ist 45 Jahre alt, die liegt doch jetzt gerade neben mir und schläft. 45 erst? Ja. Und was hat sie? Sie hat mehrere, war Epileptikerin und früher war die medizinische Technik noch nicht so weit, dass man das eben feststellen konnte. Die Laktatwerte, das heißt die Eiweißwerte von ihr, waren immer sehr hoch und man hat dem was etwas anderes zugeschrieben. Man hat gedacht, das wären ganz normale Krampfanfälle. Mhm. Man hat die Ursache aber nicht gefunden. Man hat da dann zu spät interveniert ärztlich. Und wie ist ihr Zustand jetzt? Ihr Zustand ist im Moment, also sie hat ein Tracheostoma, das ist eine Kanüle, die in der Luftröhre steckt. Darüber wird sie beatmet. Mhm. Nachts zumindest. Ist sie gelähmt auch? Kann sie nicht sich bewegen? Nein. Sie kann sich bewegen, aber sie braucht Hilfe beim Aufstehen und in den Toilettenstuhl und in den Rollstuhl. Man muss ihr auf jeden Fall helfen. Also gehen kann sie nicht? Gehen kann sie nicht, nein. Da ist sie zu schwach für. Ist sie geistig präsent? Ich bin jetzt seit 2 Wochen, wie gesagt, bei ihr und betreue sie. Und ich bekomme aber auch immer mehr mit von ihr, wie sie doch, obwohl sie diese Trachea-Kanüle hat, die ihr das Sprechen sehr schwer macht, gibt es da spezielle Sprachaufsätze für. Und ich übe mit ihr tagsüber. Ich spiele selber Gitarre, dann nehme ich die Gitarre mit und versuche mit ihr zusammen sie zu animieren, dass sie mit mir irgendwie so was singt, Laute, mhm. so Umlaute, halt so A, E, I, O, U oder mal Hallo oder sowas, ne? Und muss ich ganz ehrlich sagen, also man kann ja sehr viel an der Mimik und Gestik von dem Patienten schon sehen, aber sie hat bis zu ihrem 9. Lebensjahr, sie hat bis zur zweiten Klasse hat sie die Schule besucht und sie versteht doch einfache Dinge, die man ihr sagt und man kann sich schon mit ihr, also man kann schon mit ihr kommunizieren. Okay, wer kümmert sich um sie, wenn du nicht da bist? Die Mutter, die kümmert sich wirklich herzzerreißend um sie. So, nun ist das ja, wie ich gerade schon sagte, ein hochluxuriöser Zustand. Da ist eine 45-jährige Patientin, die schwer erkrankt ist und da ist ein Pfleger, du, richtig. Philipp, der 12 Stunden am Tag sie betreut. Wer zahlt das? Das zahlt zum Teil zahlt das die Krankenkasse. Die Silke hat eine Pflegestufe, die ist Pflegestufe 3. Mhm. Ja, und Ist die Patientin privat versichert? Die Patientin ist wohl zusätzlich noch versichert. Das ist aber wohl nur möglich, weil eben da entsprechend auch die Mittel für da sind. Und das ist eben bei nicht allen Patienten so. Also ich wollte gerade sagen, du wirst mir zugeben, dass das wahrscheinlich ein Ausnahmefall ist, den du da gerade praktizierst. Richtig. Da könnten manche Pflegebedürftigen können davon nur träumen, dass sie so gut umsorgt werden. Und das ist ja auch gerade in den Medien groß gewesen mit der Pflegeversicherung, die jetzt aufgestockt wird. Mhm. Wo wir alle nächstes Jahr, ich glaube 0,3% sind es gewesen, wenn ich es in der Zeitung richtig gelesen habe, die wir ab nächstes Jahr mehr bezahlen müssen. Dazu muss ich allerdings sagen, wenn man sich das mal überlegt von der Bundesregierung her, der Herr Gröhe ist ja unser Gesundheitsminister im Moment, diese 0,3% ist ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man ganz klar so sehen. Also da muss viel, viel mehr passieren und auch viel, viel mehr gemacht werden. Was ich aber auch denke, ist, dass in der Bevölkerung selber viel mehr das Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, dass dieser Beruf eben nicht nur aus dem Arschwischen besteht, sondern, Entschuldigung jetzt auf gut Deutsch gesagt, sondern einfach auch bedeutet, dass da eine sehr große Verantwortung hintersteckt und dass es auch entsprechend moniert werden muss. Mhm. Absolut, ne? Philipp, rennst bei mir die weitesten Türen ein und ich finde es gut, dass du hier anrufst und das auch hier in unserer Sendung auch so sagst. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Bei wem bist du eigentlich angestellt? Die Firma ist Sitz in Neuss, die heißt Intensiv. Nee, also den Namen würde ich gar nicht wissen. Also das ist eine Firma, bei der du angestellt bist und die organisiert das dann. Ja, genau. Ist denn das für dich, stelle ich mir auch ein bisschen merkwürdig vor, wenn du so den ganzen Tag mit dieser kranken Patientin alleine bist. Wie empfindest du das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über den Zustand jetzt, wie er jetzt im Moment in meinem Berufsleben ist, bin ich sehr, sehr zufrieden. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz. So. Ich bin sehr zufrieden über den Zustand, wie er jetzt im Moment ist, weil ich einfach froh bin, dass ich einfach mal Zeit habe. In der Theorie haben wir so viele Pflegetechniken beigebracht bekommen, die ich in der Praxis jetzt einfach mal auch umsetzen kann. Mhm. Ne? Und das ist das erste Mal, dass ich das machen kann. Und ich muss sagen, dass ich bin glücklich. Und ich arbeite in der Pflege und ich bin glücklich. Und die Patientin wahrscheinlich auch, wenn sie so einen netten Typ an der Seite hat, der ihr immer zur Hand ist, wenn irgendwas passiert. Ja. Philipp, ich fand das toll, dass du angerufen hast. Ich sag's wirklich nochmal mit großer Überzeugung. Dass du auch appellierst, dass das weiter und immer mehr in die Öffentlichkeit gerät. Ja, ich bin wirklich dafür, dass auch wir hatten in Mönchengladbach waren mehrere Protestaktionen, Pflege am Boden, wo dann wirklich ambulante Pflegekräfte hingegangen sind und sich auf den Boden gelegt haben und damit auch mit Bannern gezeigt haben, dass sie wirklich total unterbesetzt sind, die Verantwortung für den Job nicht übernehmen können. Mhm. Teilweise auch aus dem Krankenhaus, man geht mit einem Gefühl nach Hause, als ob man irgendwas vergessen hätte. Mhm. Und das ist jetzt im Moment da, wo ich bin, halt anders. Also ich wollte halt auch einfach nur mal zeigen, dass es auch anders geht. Ein schönes Beispiel und in der Hoffnung, dass in der Zukunft noch mehrere Patienten so gut und umfassend gepflegt werden können wie deine Patientin. Lieber Philipp, danke für deinen Anruf und alles Gute und viel Erfolg bei deiner so wichtigen und tollen Arbeit. Bitte. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Philipp. Ciao. Und hier ist die Claudia. Claudia ist 48. Guten Abend, Domian. Ja, Claudia. Hallo, guten Abend. Guten Morgen. Was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich angerufen habe, weil ich einfach große Angst vorm Sterben habe. Ich liege zurzeit im Hospiz seit dem 6.10. Ich weiß also ganz genau, was auf mich zukommen wird. Welche Erkrankung hast du? Ich habe eine Krebserkrankung, Lymphdrüsenkrebs, die auch mittlerweile sich im ganzen Körper ausgebreitet hat. Ich bin also immer wieder an, ich habe die seit 2 Jahren und das hat immer weiter gestreut. Letztes Jahr war eigentlich alles noch gut. Man hätte da eigentlich die Therapie wesentlich weiterführen müssen. Ja, das hat man aber versäumt. Sind sehr viele Fehler gemacht worden, die man auch mittlerweile seitens des Krankenhauses zugegeben hat. Wir sind eigentlich immer der Therapie hinterhergelaufen. Ne? Immer wenn dann wieder was gemacht werden sollte, ist irgendwas passiert, wie eine Blutvergiftung, eine Thrombose oder was weiß ich. Ne? Aber du bist jetzt in der Situation, dass du austherapiert bist und man nichts mehr machen kann. Dass nur noch die Symptome behandelt werden können. Leidest du unter großen Schmerzen? Ja, ich bin angeschlossen an mehreren Apparaturen, wo ich auch also Morphin bekomme und auch noch andere Schmerzmittel. Ich muss allerdings hier zu diesem Hospiz sagen, das ist also wie eine Familie. Mhm. Also hier wird sich toll um einen gekümmert. Mhm. Hier wird man ist rundherum sehr, sehr gut versorgt. Ja. Hast du denn auch noch eine Familie? Ich selber habe einen Bruder und eine Schwester, wo das Verhältnis also jetzt nicht so besonders ist. Ja. Also da kümmert man sich jetzt eigentlich nicht so. Also keine Kinder oder keinen Partner? Nein, genau. Das heißt, du bekommst da gar nicht so viel Besuch? Ich bekomme mehr Besuch eigentlich dann so von Leuten, von denen ich eigentlich, mit denen ich gar nicht mehr gerechnet hätte. Ach so, von Bekannten oder so, ja. Bekannte. Und aber Leute, von denen ich es erwartet hätte, auch vorher schon, mal im Krankenhaus, die sich eigentlich fast seit April durchgehend im Krankenhaus, die haben sich halt nicht mehr blicken lassen. Ich weiß es nicht, vielleicht können sie auch nicht damit umgehen. Jetzt vielleicht nochmal zum Anfang deines Anrufes. Lass uns über den Tod sprechen und über das Sterben. Was geht in dir vor, wenn du dir vorstellst, dass du nicht mehr lange zu leben hast? Angst, große Angst davor. Ne? Also dieses einfach nicht wissen, wann kommt dieser Tag X. Ja. Kannst du genauer sagen, vor was du Angst hast? Ja, ich habe immer gedacht, ich müsste das unbedingt mitkriegen. Mittlerweile denke ich immer, es wär mir, glaube ich, lieber, wenn ich irgendwie einschlafen würde und nicht mehr wach werde. Mhm. Ja? Hast du Angst vor dem Sterbeprozess oder Angst vor dem Tod? Ja, das ist so eine Differenzierung, die ich sehr, sehr schwer nur trennen kann. Ne? Mhm. Also es war erstmals der Sterbeprozess, wo ich auch ganz klar gefragt habe, werde ich ersticken, ne? Was ich mir ganz furchtbar vorstelle zum Beispiel. Mhm. Ja? Also das hat man mir von mehreren Seiten verneint, dass es also absolut nicht passieren wird. Mhm. Ja? Und würdest du, das ist ja eine große Diskussion im Moment in Deutschland, würdest du, wenn es möglich wäre, erbeten, dass du eine Selbsttötung durchführen kannst, also dass du das Leben nimmst? Nein, das nicht. Mhm. Nein, das wiederum auch nicht. Ja? Mhm. Ich habe noch nicht verstanden, zum Beispiel am 9.7. diesen Jahres war es so, dass ich 2 Notoperationen hatte. Mhm. Ja? Mhm. Und auch man da ja schon eigentlich der Therapie hinterhergelaufen ist und ich da also wirklich 2-mal so kurz vor der auf dem Schüppchen stand und man mir keine 5 Cent mehr gegeben hat. Ja? Und ich habe dich verstanden, du standst kurz vor dem Sterben und das Letzte habe ich nicht verstanden. Und genau, man hat mir also keine 5 Cent mehr gegeben. Ach so, und hat eigentlich gesagt, ich komme gar nicht mehr durch, werde die Nacht nicht überleben. Mhm. Und das Ganze ist danach noch 1 oder 2 Mal passiert. Mhm. Und da habe ich gedacht, warum bist du da durchgekommen? Ne? Mhm. Warum hast du das geschafft? Mhm. Ich habe das nicht verstanden, um jetzt diesen Weg gehen zu müssen. Mhm. Ist denn den Weg, den du jetzt gehst, gibt es im Moment noch Schönes, was du erlebst, was du wertschätzt? Also es gibt sehr viel Schönes. Ich habe zum Beispiel, eine Freundin, mit der ich seit 33 Jahren befreundet bin, ja, die auch Familie hat, Ehemann, Kinder und das ist eigentlich meine Familie. Mhm. Ja. Mhm. Und die alles für mich tun und das war halt so, dass wir im Juni, war ja immer noch so diese Hoffnung da, dass das wird, weil ich bekomme Chemotherapie, ich bekomme Bestrahlung und man hat da also noch einen kompletten Umzug für mich auch gestartet. Mhm. Ja. Und ich habe diese Wohnung gerade mal eine Woche kennengelernt und diese Wohnung ist jetzt also schon wieder komplett geräumt. Mhm. Ja. Kannst du uns mal, die wir uns das in der Intensität nicht vorstellen können, mal so sagen, wie du deine Tage verlebst, wie du die Tage angehst? Jeder Tag kann ja dein letzter Tag sein. Wie lebst du deine Tage? Ja, also es fängt eigentlich damit morgens schon immer an, dass ich verdutzt bin, dass ich noch wieder wach geworden bin. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich denn dann eingeschlafen bin, also Schlafen wird auch sehr häufig unterbrochen oder mit Hilfsmitteln geht es dann. Ja? Mhm. Auf was freust du dich so am Tag? Also es freut mich schon allein, wenn die Sonne scheint draußen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist für mich schon eine tolle Sache. Oder wenn ich dann zusammen mit, was weiß ich, meine Freundin, wenn wir da jemanden haben, hier noch, weil dieses Bett, was ich jetzt hier habe, nur halt mit zwei Leuten geschoben werden darf. Mhm. Das nennt sich Innengarten Atrium. Wenn ich da rausgeschoben werden kann, ne, bei schönem Wetter. Das glaube ich. Und es war jetzt schönes Wetter die letzten Tage, da konntest du das ja wahrscheinlich nochmal richtig genießen. Genau. Hast du jetzt für diese letzte Zeit, die dir noch bleibt, hast du da einen Wunsch, was du gerne noch erleben möchtest oder was sein sollte? Ach, ich hätte viele Wünsche, die ich gerne noch erleben würde, die aber einfach nicht realisierbar sind, ne? Was mir selber auch ganz klar ist. Was denn zum Beispiel? Ich würde zum Beispiel so gerne noch einmal an die See, an die Nordsee. Ja? Aber das kannst du nicht mehr, du kannst nicht mehr reisen. Nein, ich kann nicht mehr reisen, das geht einfach nicht. Mhm. Ja? Mhm. Ich habe einen Hund, den ich seit April eigentlich so gut wie nicht mehr gesehen habe. Mhm. Einmal noch zwischendurch. Was ich dann hinterher aber auch abgelehnt habe, weil ich es dem Tier einfach nicht antun wollte. Mhm. Weil er hat einfach seine neue Familie gefunden. Mhm. Also er lebt bei meiner Freundin. Ja. Nun kann ich mir diesen Abschied auch sehr, den stelle ich mir sehr schwer vor für dich. Dass richtig, du dich, ja. Richtig. Mhm. Genau. Ich kann also nicht Abschied nehmen von diesem Tier. Der wird ja völlig am Rad drehen. Ja, ne? Natürlich. Du bist ja erst 48, habe ich gerade gesagt am Anfang. Ja. Das ist ja noch ein sehr junges Alter. Mhm. Gab es Momente in den letzten Wochen, Monaten, wo du mit deinem Schicksal gehadert hast, nach dem Motto, warum gerade ich so jung? Warum muss ich sterben? Ja, diese Frage hat sich mir schon gestellt, aber diese Frage wird mir niemand beantworten können. Mhm. Und die kann ich mir auch selber nicht beantworten. Mhm. Ne? Das Einzige, was eben dabei ist, ist, dass man nicht selber hergegangen ist vom Krankenhaus und hat irgendwann mal gesagt, pass mal auf, wir sind ja an einem Punkt, hier kommen wir einfach nicht weiter. Wir müssen da noch jemanden einschalten. Mhm. Ne? Also ich höre schon, du kritisierst natürlich sehr stark, dass da viele Fehler unterlaufen sind. Ja. Und die kann man jetzt nicht wieder ausbügeln, diese Fehler. Nein, nein, die kann man nicht mehr. Ich verstehe. Wo willst du da ansetzen? Ne? Natürlich, ja. Claudia, du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, wir müssen uns gleich verabschieden. Ja. Und dann werden wir uns wahrscheinlich für immer verabschieden. Dann werden wir uns für immer verabschieden. Was soll ich dir wünschen jetzt für die letzte Zeit noch? Einfach eine schöne Zeit. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir von Herzen noch eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, Claudia. Mhm. Alles Schöne von Herzen. Von allen Leuten, die jetzt zuhören, das kann ich dir versprechen. Danke. Auf Wiederhören. In der Technik Andreas Fulford und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder.